So, das läuft jetzt. Ich sitze jetzt hier gerade mit drei Menschen von den Fridays for Future und hätte jetzt erstmal ein paar Fragen an euch. Ich starte jetzt mal ganz einfach. Was sind denn eure Beweggründe oder was war jetzt die Motivation für euch zu sagen, ich engagiere mich bei Fridays for Future? Oder? Also natürlich ein Grund, wieso man dabei ist, ist natürlich, dass man sich um die Welt kümmern will. Das heißt einfach, man weiß, dass die Zukunft gefährdet ist und sie jetzt schon gefährdet ist, also die Gegenwart. Und was wir machen wollen, ist einfach was zu verändern, ein Statement setzen und auch andere Leute dazu bewegen. Mhm. Also in meinem Fall habe ich mich schon vorher politisch engagiert, allerdings war das eher so ein Provinzding. Und hier in Karlsruhe kann man eben viel mehr bewirken. Dort zum Beispiel wird Klimaschutz auch nicht so wirklich ernst genommen. Da hast du natürlich hier eine ganz andere Fläche, wo du das bewerben kannst. Und das ist für mich auch eine Ergänzung zu der jeweils anderen Arbeit, wo man dann wirklich mehr in das jeweilige Thema einsteigen kann und sich auf was spezialisieren kann. Okay. Ja, mir ging es ähnlich. Ich wollte mich eigentlich auch schon länger umweltpolitisch engagieren und ich finde, da bietet Fridays for Future, auch Karlsruhe, hier eigentlich die perfekte Gelegenheit, weil man einfach selber was in die Hand nehmen kann, was sonst nicht so oft ist. Okay, gut. Also habt ihr schon den Eindruck, dass halt die meisten Menschen, die jetzt bei Fridays for Future sind, grundsätzlich auch schon so ein politisches Engagement haben, oder? Ja, also auch also die meisten jetzt so vom Orga-Team sind eigentlich auch alle, so gut wie alle, politisch engagiert, auch in anderen Bereichen, auch ich. Und ich habe das Gefühl auch, seit Fridays for Future, also gerade seit Fridays for Future, sind auch die Leute, die zur Demos, also die zu den Demos kommen, sind auch, also die kriegen immer mehr von anderen Demos auch mit, wo sie dann auch hingehen. Und ich habe das Gefühl, es wird alles immer größer. Also werden Menschen durch Fridays for Future auch politisiert. Okay, da muss ich gestehen, wir haben eine völlig andere Sicht. Also ich glaube, bei uns in der Orga sind vielleicht 5 Leute parteipolitisch engagiert, dann nochmal 5 bis 10 weitere generell politisch engagiert. Und ich persönlich finde auch, dass die Leute da immer ein bisschen sich zu sehr auf das Klima fokussieren. Ich meine, es gibt ja noch viele andere Probleme. Kommen wir später dazu. Ja, und die meisten Leute sind halt wirklich nur auf dieses eine Thema. Und ich denke, dass gerade wenn sie sich hier spezialisieren und hier radikalisiert werden und ihre Interessen kennenlernen, dass sie dann auch noch vielleicht sich in anderen Bereichen engagieren sollten. Ja, also ich höre jetzt aber auch also von einigen, dass sie einfach viel mehr mitbekommen bei einigen Sachen und da halt auch dann engagiert sind, also sich versuchen, so da langsam ranzutasten. Also auf jeden Fall ein Fortschritt. Okay. Gut. Ja, dann vielleicht jetzt so ein bisschen tiefer gehen. Das ist ja immer wieder, lese ich zumindest jetzt als Mensch, der zu alt für Fridays for Future ist und leider nicht zu den Demos kommen kann. Zu alt ist man nie. Niemand. Es gibt ja auch noch andere Organisationen, zum Beispiel Parents for Future, wo man aushelfen kann. Ich oder in einem Fall Artists for Future. Ich habe nur leider am Freitagvormittag keine Zeit. Ja. Aber ja, es gibt halt immer diese Kritik, gerade zur Aktionsform, dass halt speziell Schule geschwänzt wird, um auf die Straße zu gehen. So, da gibt es ja einige Stimmen, allen voran Christian Lindner, unser guter Freund, der sagt, dass das gut und gerne in der Freizeit organisiert werden kann. Weshalb ausgerechnet während der Schulzeit? Also, was ist da für euch der Grund? Ich muss ja auch mal sagen, der Streik ist ja auch ein altes Mittel der Arbeiterbewegung. Und die hätten wahrscheinlich auch nichts durchgebracht, wenn sie gesagt hätten, ja komm, wir arbeiten unsere 12 Stunden in der Fabrik ab zur damaligen Zeit und streiken dann, wenn wir frei haben. Und das ist eben auch ein wichtiger Weg, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und um wirklich Druck zu machen. Eines der einzigen Druckmittel, die wir eigentlich haben, weil viele von uns können nicht wählen gehen und gerade dadurch können wir eben Druck ausüben, auch auf die kommunale Politik. Und ich finde auch einfach mit dem einfachen Argument, wofür sollen wir lernen für unsere Zukunft, die nicht mehr da ist. Ja, also auf jeden Fall, da stimme ich auch zu. Also wenn einfach auch viele Leute dann zu einer bestimmten Zeit fehlen, also jetzt zum Beispiel in der Schule, fällt das natürlich auch auf, also gerade auch so den Lehrern und den anderen Schülern und so weiter, das ist einfach nochmal so was Auffallendes und auch vielleicht so, dass also es wird dann ja auch oft gesagt, so ja, es sind Vormittags, sind doch eh nicht so viele Leute in der Stadt und so weiter, ihr würdet viel mehr Leute erreichen, wenn ihr das später machen würdet. Jedoch fallen wir eben dadurch nochmal auf, weil wir das eben vormittags machen, weil wir das dann machen, wenn vielleicht nicht jeder dort ist und die Leute aus ihren Büros gucken, was eigentlich auch immer passiert. Und dann kriegen wir noch mehr Aufmerksamkeit. Das ist quasi dann die Frage, die gleichzeitig die Antwort ist. So, warum jetzt während der Schulzeit darum, weil du dich das fragst. So, und dadurch hast du schon uns. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Und ja, wie ist es von euch immer wieder das zu hören? Oder wie ist da euer Eindruck? Kommt dieser Vorwurf häufig? Müsst ihr euch dem häufig stellen? Das ist quasi der einzige Vorwurf. Ich meine, ich werde so oft darauf angesprochen, aber ich werde so selten aufs Klima angesprochen. Mhm. Und da muss ich einfach was ändern. Ja. Ich meine, wir haben hier ein bestimmtes Thema und wir... wie gesagt, zumindest der Großteil streikt, nicht um Schule zu schwänzen. Mhm. Der Großteil streikt, weil wir ein Problem haben, wahrscheinlich das größte Problem, was es hier gegeben hat, der Menschheit. Und das müssen wir zusammen angehen, davon müssen wir alle überzeugen, da müssen alle mithelfen, damit wir das bis 2035 wirklich kippen können. Mhm. Darüber zu reden ist sozusagen die Ausrede, um nicht über das Klima zu reden. Ja, ja. Klar. Das ist ein Scheindebatten, um vom eigentlichen Vordergrund abzudenken. Also so ist es mein Eindruck gewesen. Ja. Du hast ja auch vorhin schon Christian Lindner erwähnt zum Beispiel. Das sind so Personen, wo ich denke, die versuchen eben von uns abzulenken, um ihre Wertevorstellungen durchzusetzen. Mhm. Und es ist aus meiner Sicht gesehen zumindest einfach keine gute Wertevorstellung, das Kapital vor die Umwelt zu setzen. Ja. Und im Endeffekt ja auch vor die Menschen, wenn es so weitergeht. Er hatte ja auch gesagt, dass er mal zu einer Demo kommen würde, wenn wir es außerhalb der Schulzeit machen, was wir dann in genügend Bundesländern, wo er hätte kommen können, gemacht haben. So. Jedoch hätte er dann gesagt, dass er nicht mit den Forderungen, also dass er diese für unrealistisch hält und deswegen nicht gekommen ist, was natürlich als Ausrede angesehen wird. Ja, finde ich tatsächlich auch interessant, weil es wird ja auch, das habe ich jetzt auch mitbekommen, gerade auch Christian Lindner fiel auch damit auf, dass er halt eure Kompetenz in Frage stellt. So, Klimaschutz sei für Profis. Wie nehmt ihr das wahr? So, wie reagiert ihr auf sowas? So, wenn jetzt gesagt wird, sorry, du bist Schüler, du hast noch keine Ahnung davon, dass das mal lieber ja, das ein Problem Profi macht. Ist, dass das genau das war, was jeder die ganze Zeit gesagt hat. Das heißt, ja, mach doch mal was und so weiter. Mhm. Und dann machen wir was. Wir alle als Schüler so haben das aufgebaut. Wir machen das und dann werden wir natürlich dafür kritisiert, dass wir was machen, weil wir uns ja auf die Schule konzentrieren müssen und so weiter. Und dann wird es immer mehr Ausreden geben und Argumente, die dagegen sprechen. Mhm. Was meiner Meinung nach natürlich also nichts bewirkt. Mhm. Aber... Hallihallo! Oh, haben gerade ein Interview. Oh, sorry. Wir wollten ein Techniktreff machen, aber da gehen wir einfach mal hin. Wo waren wir? Ja, ich sehe uns selber auch eigentlich nicht als die Profis an, sondern dass wir eben, es gibt die Profis und wir müssen die Profis, wir müssen denen helfen, dass sie sich durchsetzen können. Also das heißt, die Wissenschaft hat ja eigentlich schon alles evaluiert und ausgerechnet und so. Das muss jetzt nur noch umgesetzt werden und wir fordern eben, dass es umgesetzt wird. Was man letztendlich auch sagen muss, wir sind ja mittlerweile eine bundesweite Organisation mit wirklich sehr vielen Mitgliedern. Ja, europaweit, wenn ich so verstehe, weltweit. International. Aber ich bin immer in diesem Fridays for Future Deutschland-Ding drin, sorry. Alles gut, alles gut. Wir haben so viele, auch Experten wirklich. Hm. Ich meine, nur weil die Leute vielleicht keine 60 Jahre alt sind, heißt das ja nicht, dass sie sich nicht damit beschäftigen können. Wir haben da auch Leute, die Vollzeit nichts anderes machen. Ja, und es gibt ja, Entschuldigung, wenn ich euch jetzt, es gibt ja auch noch die Scientists for Future. Ja. Das sind ja halt genau die Profis, die sich eigentlich genau hinter euch stellen. So. Wenn Harald Lesch sich da irgendwie solidarisiert und eigentlich dasselbe auch schon seit Jahren predigt, dann ist das ja keine. Wir reden ja auch mit denen. Ich meine, wir stellen ja nicht einfach irgendwelche Forderungen aus dem Nichts auf. Wir informieren uns darüber, wir reden mit anderen, Scientists for Future unter anderem. Mhm. Ich habe jetzt auch neulich mit Hannes Block von BUND geredet, dass ich das natürlich auch sehr gut aus in dem Bereich. Warte mal kurz. Versaut mir die Aufnahme. Ja, kann ich weitermachen, glaube ich. Und das sind natürlich auf ihren jeweiligen Gebieten alles Experten, wo es uns natürlich hilft, weil wir damit auch aus der Sicht von anderen Menschen, sag ich mal, die Berechtigung haben, über dieses Thema wirklich zu sprechen. Herr Lindner hat gesagt, dass wir das den Profis überlassen sollten, nur wie sie schon gesagt hat, nur machen es die Profis nicht, also sind wir im Moment die Profis, weil wir machen was, wir machen es auch gut, muss man dazu sagen. Das würde ich sogar anders auslegen, und zwar Herr Lindner meinte ja die Profis in Bezug auf das Klima und das ist er ja selber nicht, dann soll er halt mal die Profis machen lassen. Ja, eben, und das sind einfach im Moment wir und niemand schert sich darüber, also nicht, also gerade in der Politik ist es halt nochmal ein sehr umstrittenes Thema. Wobei, sage ich jetzt mal provokant, es ja auch viele Menschen gibt, die dann sagen, der technische Fortschritt wird es lösen, also so, ja, darauf hat Christian Lindner verwiesen, so, es ist ein technischer Fortschritt zu erwarten, der jetzt uns allen die Lösung bringt, so. Wie reagiert ihr da drauf? Wie realistisch ist das? Ist ja schön und gut. Klar gibt es technischen Fortschritt, aber wenn der technische Fortschritt nach dem Klimawandel kommt, bringt das nicht mehr viel. Und wir haben ein Limit, ein absolutes Limit bis 2035. Wenn 2034 die Technik kommt, in einem Jahr baut es keiner mehr auf. Deswegen, und sagen wir, es kommt 2030, wenn man ganz optimistisch ist, wird nicht funktionieren. Die Kapazitäten, um sowas auf die Schnelle aufzuziehen, hat man einfach nicht. Es reicht doch jetzt schon, wie weit es jetzt schon gekommen ist. Man muss es nicht. Also ich denke einfach, das ist auch ein Teil der Faulheit der Gesellschaft einfach. Ja, lass uns auf die Technik warten. Es gibt da Spezialisten für, die das machen. Aber trotz der Technik, man muss einfach auch mal als Gesellschaft das einfach durchziehen und man darf nicht zu faul dafür sein, den Planeten zu retten, auf dem man lebt. Ja, vor inwiefern, das war halt jetzt auch, das fiel mir gerade noch ein, es wird immer wieder von einem Angstszenario gesprochen, das ihr jetzt zeichnet als Fridays for Future. Ist es Angst? Ist es Angst schüren oder ist es realistisch sagen, ey Leute, es ist 5:12 Uhr, wir können, natürlich müssen wir Angst haben, aber wir müssen auch handeln? Oder? Also ich sehe uns so, dass wir natürlich ein Szenario aufzeichnen, was passiert, wenn wir uns nicht jetzt drum kümmern. Das heißt, ich sehe es eher als Ansporn. Vielleicht merken wir dieses Szenario hier in Deutschland noch nicht so schnell, aber gerade in anderen Ländern ist der Klimawandel schon da. Wir leben immerhin im globalen Norden, im reichen Deutschland. Und wenn man jetzt mal weiter runter guckt, in den Süden, nach Afrika zum Beispiel, oder auch in Südamerika zum Beispiel, die Klimakatastrophen nehmen dort deutlich zu. Und wir schauen aktuell nicht über den Tellerrand. Wir gucken, dass es uns hier in Deutschland gut geht, aber uns ist es, zu gut Deutsch gesagt, wirklich scheißegal, wie es anderen Leuten geht. Und daran muss sich was ändern. Ja, zudem ist es, was mir dazu jetzt noch einfällt, was einige Politiker auch gesagt haben, dass es ja jetzt auf einmal doch so kalt wäre und dass es jetzt doch regnet und dass doch alles okay sei und dass wir uns um nichts, also unnötig Gedanken machen und so weiter. Und im Prinzip wissen sie selbst, was passiert eigentlich, aber man will uns halt auch ausschalten, weil wir einfach gerade, ich denke, einige schämen sich wahrscheinlich auch, die älter als wir sind, weil sie so denken, okay, vielleicht hätte da schon früher was passieren sollen, aber natürlich will das menschliche Ego das nicht zugeben. Mach mal gerade die Tür zu. Sorry. Das sind auf jeden Fall interessante Ansatzpunkte. Ja, also es ist definitiv kein Angstszenario, sondern es muss jetzt was passieren. Realistisch. Ja. Gut. Da gibt es ja aber auch noch eine andere Riege, so PolitikerInnen, die euch auch loben, die sich solidarisieren. Also am interessantesten ist es ja, wenn Angela Merkel sich dahin stellt und sagt, es ist höchst unterstützenswert, was sie tut. Und ihr greift ja eigentlich letztendlich ihre Politik an. So, sie ist ja als Kanzlerin mitverantwortlich oder hauptverantwortlich für die Politik, wie sie gerade stattfindet. Inwiefern findet ihr, kann ein Mensch sowas ernst nehmen? So, ist das Solidarität? Ist es willkommene Solidarität von Angela Merkel, von einem Altmaier? Also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich meine, es fühlt sich eher so an, als würde Angela Merkel sagen, ich solidarisiere mich mit euch, dass ihr euch politisch engagiert. Ich finde es schön, dass ihr was Politisches macht, aber das Thema ist egal, aus ihrer Sicht, denke ich. Und man sieht ja auch ihre Politik, ich meine, das Klimaziel Paris, wurde ja nichts von ihr getan, um es umzusetzen. Kohlestrom zum Beispiel, der ist größtenteils profitabel, weil die Politik ihn subventioniert. Und sie oder auch Altmaier, die könnten da alle ein Machtwort einlegen, tun sie aber nicht. Ich denke auch, oft habe ich den Eindruck, dass man sich mit uns solidarisiert, um uns leiser zu machen, damit wir nicht mehr so viel Angriffsfläche haben vielleicht. Sie denken halt, dass sie uns damit ruhig stellen können. Einfach so, ja, ich weiß schon, was ihr meint und so weiter. Ihr macht es super so. Aber wir sind einfach keine Dreijährigen, die man mit einem Schokoriegel belohnen kann und die dann ruhig sind. Ganz Schlimmer. Einfach. Es ist einfach was Großes, was nicht wahrgenommen wird, weil wir so klein sind. Schlimmer finde ich gar nicht die Form von Solidarität. Teilweise sind ja gerade Europawahlen, wir werden ja wirklich instrumentalisiert von einigen Parteien. Die Grünen zum Beispiel haben so eine Europe for Future Kampagne gestartet und wir haben den Tag oder zwei Tage vorher noch geschrieben, hey, wir haben da gehört, dass da so eine Kampagne läuft, wo ihr uns instrumentalisieren wollt, lasst es mal bitte. Da haben wir eine E-Mail zurückbekommen, nee, sowas planen wir nicht, würden wir ja nicht tun. Da haben wir uns auch schon wieder auf den Fuß getreten gefühlt. Die SPD zum Beispiel hat auch mit so einem Video auf Instagram geworben, wo ganz groß im Header als Überschrift stand Hashtag for Future oder Hashtag Fridays for Future. Und im Endeffekt war es aber nur ein Eyecatcher, wo dann am Anfang Fridays for Future stand und ein kleines Video von uns und dann was zum komplett anderen Thema, wo sie halt nicht mal Stellung bezogen haben zu unseren Forderungen. Und es ist eine Regierungspartei, muss man sagen. Interessant. Ja, ich denke mir da gerade mein Teil. Ja, also ist es aber schon für euch so, ja, letztendlich, ne, werden wir nur ausgenutzt, so, ich nehme das jetzt nicht ernst, ich fühle mich jetzt nicht geehrt, dass Frau Merkel das toll findet, was ich tue. Also klar, es gibt bestimmt auch Politiker, die sich wirklich für uns engagieren. Sowohl bei Linke, Grüne, SPD, als auch einen habe ich mal von der CDU mitbekommen tatsächlich, aber zum Beispiel bei den Grünen, wir wohnen eben in Baden-Württemberg, da ist es halt nochmal ein Sonderfall, da ist die Grüne ein bisschen schwärzer, da ist es für mich hier eher so ein Ding, dass die Leute sich gut fühlen und nicht, dass wirklich was dafür getan wird. Also klar haben die ihren linken Flügel und ich bin mir sicher, dass die uns auch gerne unterstützen würden. Ebenso weiß ich das von der Linken und von der SPD gibt es wahrscheinlich auch einige Leute. Aber die sind halt in der Minderheit und können sich nicht durchsetzen und das ist das Problem. Ja, das stimmt. Es gibt halt immer irgendwie, ja, die Parteien sind halt irgendwie darauf angewiesen, einen Konsens zu finden oder einen Kompromiss eher zu finden in ihrem. Also klar ist es schön, dass für uns Werbung gemacht wird. Das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. So kriegen wir natürlich auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber es ist einfach nicht schön, einfach so ausgenutzt zu werden sozusagen, nur damit man mal kurz gesagt hat, so, also diese Zielgruppe einfach angesprochen hat, um was daraus zu gewinnen. Ja, also vielleicht jetzt so ein kurzer Themenwechsel, so ein bisschen weg von wie reagieren, wie ist die mediale Kritik hin, noch vielleicht zu der Ausrichtung. Bisher ist es ja jetzt klar, ihr schwänzt die Schule und damit seid ihr ja schon ganz böse Verbrecher. Aber wie positioniert Fridays for Future vielleicht erstmal und auch wie ihr persönlich zu Aktionen des zivilen Ungehorsams? Also für die Proteste, die Demos selber sind ja recht friedlich soweit. Aber wie ist es zum Beispiel, wenn ihr von Ende Gelände hört, die in eine Kohlegrube gehen mit 1000 Menschen und Bagger blockieren, die Hambacher Waldbesetzung, wo Menschen halt Baumhäuser bauen und damit halt den Wald besetzt halten, damit nicht gefällt werden kann. Oder auch jetzt die Extinction Rebellion Bewegung, die sich jetzt nach und nach aufkommt, die mit Mitteln des zivilen Ungehorsams Kreuzung besetzt. Wie steht ihr dazu? Also was sagt Fridays for Future dazu und was sagt ihr dazu? Also ich spreche mal an der Stelle persönlich von mich, wie auch an vielen anderen Stellen davor. Ich bin auch bei anderen Organisationen wie zum Beispiel Ende Gelände oder Extinction Rebellion dabei und dementsprechend unterstütze ich den zivilen Ungehorsam. Ich finde einfach, dass es einmal Fridays for Future als Medium braucht, was die breite Masse anspricht, womit wir quasi Klimalobbyarbeit betreiben können und dann diese kleineren, radikaleren Organisationen, die dann wirklich aktiv was bewirken können. Und dann eben auch nicht fragen bei RWE oder auch hier beim RWK 7, bei NBW, hey, könnt ihr bitte das und das ausstellen, die Gehirn machen es selber. Ja. Ich denke, prinzipiell muss jeder das mit sich selber ausmachen, wie er zum zivilen Ungehorsam steht. Aber ich denke, wenn wir in dem bestehenden System nichts verändern können, müssen wir eben auch eben das System ein bisschen ändern. Also wir sind ja nicht in dem Sinne radikal, dass wir anderen damit schaden, sondern man ist halt in dem Moment radikal, dass man einfach was verändern will, weil man nicht noch 2 Jahre warten kann, bis eh schon alles kaputt ist und dann so, wir hätten vielleicht früher was machen sollen. Also das ist wieder meine Meinung. Aber ist ja auch gefragt, auch nach deiner Meinung. Aber ich denke einfach nochmal, dass es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist und das ist auch jetzt gut, dass es angesprochen wurde, weil wir verletzen niemanden damit. Das ist auch gar nicht unsere Intention. Unsere Intention ist einfach nur, dass sich endlich was tut und es wird teilweise einfach nicht durch nettes Reden passieren. Also durch den zivilen Ungehorsam, den wir ja schon sozusagen durch Schuleschwänzen leisten, haben wir eigentlich auch erst Aufmerksamkeit bekommen. Ja. So und so konnte Konstanz zur hier diesen Klimaalarm auslösen. Also grundsätzlich ziviler Ungehorsam ja, aber für jede nur so weit, wie sie gehen möchte. Ja. Okay. Gut, hier sind ist jetzt auch öfter schon aufgefallen, es sind schon Schlagworte, die schon recht kritisch waren, weil es ist halt so, ich bewege mich ja jetzt in Kontexten, die halt den Kapitalismus schon auch sehr stark dafür verantwortlich machen, für die Klimamisere, in der wir stecken. Und in den Kontexten sind wir auch der Überzeugung, dass im Kapitalismus eine Lösung gar nicht stattfinden kann, weil in einer Gesellschaft, die auf Wachstum aus ist, auf einem Planeten, dessen Ressourcen endlich sind, funktioniert das nicht mit einer Klimagerechtigkeit für alle. Also wie denkt ihr oder wie denkt, ja, auch da wieder zweigeteilt, wie denkt Fridays for Future, wie denkt ihr persönlich darüber? Also geht Klimaschutz im Kapitalismus, sollte Mensch den Kapitalismus auch angreifen, sollte Mensch den Kapitalismus verändern? Also aus meiner persönlichen Sicht, ich bin auch Mitglied einer politischen Partei, die den Kapitalismus auch und zu mal angreift. Und da muss ich natürlich sagen, klar bin ich für, weil auch wenn sich die Unternehmen, gerade die Aktien, die AGs, nur auf das nutzeneigene Profit setzen und nicht auf das Wohl der Menschen bzw. der Ökologie dahinter, dann wird es nichts. Der Fokus muss auf den Menschen und auf der Ökologie liegen, damit es den Menschen und der Ökologie gut gehen kann. Der Kapitalismus liegt uns eigentlich nur im Wege, nur leider ist unsere Gesellschaft natürlich, weil sie, also die Gesellschaft an sich, nicht der Einzelne, ist eben kapitalistisch geprägt, leider. Wir können was dagegen tun, da bin ich mir sicher, aber es ist halt einfach die Masse an sich und nicht der Einzelne. Und da muss halt sich mal was tun, meiner Meinung nach. Ja, bisher wurde im Kapitalismus eben noch keinen Weg gefunden, effektiven Klimaschutz, der allen Menschen gut tut, durchzusetzen. Und deshalb bin ich persönlich jetzt auch gegen, oder unterstütze ich diese Meinung, wobei man aber auch betonen muss, dass Fridays for Future überparteilich ist. Ja. Nee, wie gesagt, das war mir auch schon von Anfang klar, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Ausrichtungen. Ich denke, ihr jetzt, die ja auch euch in eurer Freizeit mit der Orga und zu beschäftigen, in den Plenaren sitzen, werdet wahrscheinlich da auch einen weitergegangenen Politisierungsprozess zu tun haben, wo man zwangsläufig dann halt irgendwann an die Kapitalismusfrage kommt. Viele, die jetzt sich so beteiligen, sind natürlich auch politisch, aber wahrscheinlich noch weit nicht auf diesem, in diesem Prozess drin. Und, ja. Deswegen auch die Zweiteilung der Frage. Klar, Fridays for Future, denke ich, insgesamt möchte sich, glaube ich, nicht zu dem Thema positionieren. Nicht mehr, nein. Es steht nämlich auch ganz schnell, werden sie eher vom BND. Ja. Gut, dann jetzt vielleicht noch so eine kleine Frage, die mich halt interessiert ist. Da geht es halt um Greta Thunberg. Ist ja, oder so, wie es wahrgenommen wird, wenn ich jetzt mit normalen Medien mir angucke, ist sie halt eine sehr zentrale Figur für Fridays for Future. Die ja, Gruppen beziehen sich immer darauf, sie wird immer ins Zentrum gerückt, was, ja, so, ich würde es jetzt mal provokant sagen, es entsteht so ein richtiger Personenkult um diese Person. Zunächst einmal, wie seht ihr das so? Zunächst ist es fair, die Greta da so dermaßen ins Zentrum zu setzen, ist es berechtigt vielleicht? Und, ja. Also wir, also unsere Orga-Gruppe, muss man dazu sagen, wir sind eigentlich gegen Personenkult. Mhm. Einfach weil wir, also sagen wir so, ein Teil von uns, wir hatten da Kleine. Schon mehrere Personen, die dafür waren oder dagegen. Meine persönliche Meinung ist folgende, einfach, dass ich, diese Leute werden halt einfach komplett teilweise verfolgt und so weiter. Sie haben 24/7 werden sie überwacht, sie haben Kameras um sich, was ich einfach respektlos finde. Und ich finde, da ist einfach nochmal so eine Grenze, die Presse da auch überschreitet. Und man sollte das einfach nochmal respektieren. Andererseits sind es eben mittlerweile Personen des öffentlichen Lebens. Mhm. Und es ist jetzt nun mal so gekommen und sie werden daraus nicht so leicht rauskommen. Aber meiner Meinung nach ist es ein sehr schwieriges Thema. Besonders weil man weiß nicht, wie die einzelne Person sich dazu äußert. Also. Also aus meiner persönlichen Sicht, ich bin gegen jedwegen Personenkult. Bei Greta an der Stelle muss ich sagen, es hilft ihr auch wirklich. Mhm. Sie wird eingeladen in Parlamente, darf davor reden und so weiter, wird eben aber auch teilweise instrumentalisiert. Mhm. Und da muss ich sagen, auch wenn es mir natürlich persönlich ein bisschen gegen den Strich geht, sie hat ihre Daseinsberechtigung in ihrer Position. Aber es gibt eben auch andere Personen, die diese meiner Meinung nach nicht haben und sich da aus meiner Sicht auch wirklich in diese öffentliche Position reingedrängt haben, was ich überhaupt nicht abkann. Ja, ich muss sagen, ich bewundere sie natürlich, aber ich finde, inzwischen wächst das eigentlich, das ganze Thema und die ganze Bewegung eigentlich darüber hinaus, dass ein einziger Mensch dafür irgendwie das tragen könnte. Und ich finde, also wir sind ja auch basisdemokratisch und dass einfach jeder und jede, die bei uns sind, sind cool, sind engagiert und können das. Und klar finde ich Greta cool und so, aber ein Personenkult sollte nicht entstehen oder soll nicht entstehen. Er ist schon entstanden. Ja. Also, aber ich weiß, ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Aber ich finde aktuell wieder ein bisschen abgeschwächt, was auch wieder positiv ist. Ja, also das liegt auch einfach an dem Thema, es ist auch jetzt schon sehr lange in der Politik, in den Medien und so weiter beinhaltet. Na gut, beinhaltet aus meiner Sicht kommt es von der bundesweiten Organisation mittlerweile. Es gibt ja mittlerweile diesen bundesweiten Arbeitskreis Medien bzw. Presse. Und die kümmern sich unter anderem auch darum, dass nicht immer dieselben Gesichter gezeigt werden und wir dann eine gute Rotation drin haben, was so ein Personenkult eben verhindern soll in Zukunft. Okay. Ja, also, das ist schon cool, dass es diese Ansätze gibt, finde ich persönlich. Ja, auf jeden Fall, ja. Weil sonst heißt es irgendwann zum Beispiel, Fridays for Future ist für Atomstrom, weil Greta Thunberg jetzt als persönliche Meinung, da bin ich gestern in den Recherchen drüber gestolpert, ja auch mal geäußert, in geringer Form ist Atomstrom gut, so, wo ich dann aber schon erfahren habe, so, dass die Fridays for Future Deutschland da eine ganz andere Meinung zu hat und ja. Ich glaube, die Fridays for Future an sich sollte gar keine Meinung dazu haben. Vielleicht. Die andere Frage war noch, ob wir Greta Thunberg als Vorbild haben. Ja, vielleicht. Aus meiner Sicht Ich denke, ich brauche persönlich gesehen eigentlich keine Vorbilder, weil ich weiß, was ich will, ich weiß, was meine Ziele sind und die kann ich erreichen, ohne irgendeine Person im Kopf zu haben, die ich nachahmen will. Ja, ich denke auch so. Ich denke, aber man sollte sich, also man kann, wenn man natürlich will, sich einfach die Inspiration nehmen. Das heißt nicht einfach sich so abschotten, sondern einfach so, ey, ich finde es cool, was sie macht. Ich nehme mir einfach ein Beispiel daran, aber auf jeden Fall, also ich zum Beispiel tue sie jetzt nicht irgendwie krass nachahmen, aber für Fridays for Future natürlich, sie ist die Person, die das gestartet hat. Mhm. So, natürlich ist sie immer so bei uns so im Hintergrund, weil sie hat das einfach alles angefangen und so weiter, hat alle dazu alarmiert, deswegen ist sie für Fridays for Future, würde ich sagen, eine Art auf jeden Fall Vorbild. Mhm. Ja, wie schon gesagt, ich bewundere sie, aber ich habe auch meinen eigenen Kopf und meine eigene Vorstellung und so. Ja. Ja, gut. Also, finde ich, ist glaube ich aber auch eine sehr gesunde Haltung, dass man jetzt sagt, so letztendlich als Individuum sollten wir individuell auch das machen. Wobei ich halt persönlich, das ist jetzt persönliche Meinung, auch denke, es ist schon in Ordnung, einen Menschen zu haben, die inspirieren. Ich habe in meinem Werdegang auch häufig Menschen getroffen, die mich wahnsinnig inspiriert haben. Nur halt, es ist ein Unterschied, eine inspirierende Person zu haben oder eine Person in so eine, ja, so eine Schlüsselrolle zu drängen. Ja. So, und gerade bei Greta Thunberg habe ich das Gefühl, sie hat nicht, will nicht immer diese Rolle, sie wird da häufig genug reingedrängt, muss sich dann mit komischen Anschuldigungen konfrontiert lassen. Selber ja. Ja, und ja, muss jeder für sich selbst. Ich glaube, das ist halt nicht fair, ist nicht fair ihr gegenüber. Deswegen finde ich das da schon sehr cool, dass das im Blick ist, dass da vielleicht so nicht noch mehrere Personen in eine Rolle gedrängt werden, wo sie vielleicht zu viel Verantwortung tragen müssen. Ja, cool. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Gibt es noch etwas, das ihr irgendwie loswerden müsst, wollt, könnt? Vielleicht große Teile des Interviews waren unsere persönliche Meinung und die Freude, und die Fridays for Future Bewegung übernimmt keine Garantie dafür, dass die Sachen auch von ihr vertreten werden. Außerdem ist am 24. Mai unser nächster. Ich wollte sagen, vielleicht 30 vorm Staatstheater. Ja. Genau. Und wir werden dann marschieren über die Erbprinzenstraße bis zum Schlossplatz. Mhm. Und da wird das Verfassungsfest stattfinden, wo wir unter anderem Gespräche mit Verfassungsrichtern führen. Zum Thema Artikel 20a des Grundgesetzes und dann auch ansprechen werden, inwiefern zum Beispiel Unternehmen gegen diesen Artikel verstoßen, indem sie die Umwelt verschmutzen. Außerdem wird es vielleicht an dem, also wir kümmern uns gerade darum, dass eine Band kommen wird, also es wird auch Stimmung da sein. Was mir auch noch einfällt bei den Verfassungsgesprächen, die sind glaube ich aber 2 Stunden später dran als wir, aber gerade für Organisationen, die den zivilen Ungehorsam unterstützen, vielleicht ganz interessant, dann wird es ein Verfassungsgespräch zum Thema Versammlungsfreiheit geben. Sollte ein Mensch also hingehen. Ja. Gut, ja, bedanke ich mich bei euch für eure Zeit. Oh, was man noch anmerken kann bei den Verfassungsgesprächen, die Bühne ist so ein bisschen wie das britische Unterhaus gebaut und jeder, der anwesend ist, darf mitdiskutieren. Also Open Mic technisch. Ja, gut. Cool. Vielen Dank. Danke. Gerne.